WDR 3 Hörspiel. Erinnerungen sind immer auch Fiktionen. Das kann man leicht bei Familienfeiern feststellen, wenn drei Leute völlig unterschiedlich von ein und demselben Ereignis erzählen. Wie schillernd und vielschichtig das Erinnern sein kann, davon erzählt in dieser Woche auch das WDR-3-Hörspiel. Heute führt es uns in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1913 lernt Mathilde Jakob, die ein kleines Schreibbüro betreibt, Rosa Luxemburg kennen und über die gemeinsame Arbeit werden die beiden Frauen Freunde. Jahrzehnte später, im Juli 1942, wird Mathilde mit etwa 100 anderen Bewohnern eines jüdischen Altersheims nach Theresienstadt deportiert. Und an diesem Punkt beginnt das Hörspiel von Horst Hensel. Während des Transports steigen zwischen dem Lärm der Räder und den menschlichen Stimmen im Gedränge Erinnerungen in Mathilde auf. Vor allem an die warme Stimme von Professor Lutz, der alles über Rosa Luxemburg wissen wollte, und an eine Geschichte, die sie ihm nicht erzählt hat. Der Name Mathilde von Horst Hensel, Regie Klaus-Dietrich Pittrich. Warum spricht denn niemand? Alle schweigen. Wie Vieh. In diesem Viehwagen. Schlachtvieh. Schlachtvieh brüllt. Wir hielten den Mund, als sie uns abholten. Im Morgengrauen. Du bist die Jüdin Jakob? Ich heiße... Ein Koffer mit dem Nötigsten, Sarah, und dann rauf auf den Lastwagen da. Ich heiße Mathilde. Sarah hat er mich genannt. Für euch wär's besser, ihr wärt nie gewesen. Nie gewesen? Hätte meine Mutter mich verweigern sollen? Mich gibt's aber! Sarah hat er mich genannt. Noch nicht einmal Mathilde. Ich heiße Mathilde. Und Fräulein Jakob. Manchmal auch Miss Jacob. Old Miss Jacob. Poor old. Die letzte menschliche Stimme war ihre. Good morning, Miss Jacob. Es muss jetzt 10 sein, Herr Professor. Man hat uns ganz früh abgeholt. Mit dem Lastwagen. Zum Anhalter Bahnhof. Den Sie so very hübsch fanden. Hören Sie das Stöhnen. Das Ächzen der Bohlen. Das ist der Viehwagen, in dem wir stehen. That's history. Ihr Metier, Herr Professor. Stöhnen. Ächzen. Vieh. Material für ein Archiv. In einer Akte in Ihrem Archiv, Herr Professor. Akte Jakob. Gespräche über Rosa Luxemburg, die sozialistische Bewegung und die kalten Nächte nach den Sonnentagen der Geschichte. Wir haben unsere Sonnentage gehabt. Machen Sie die Augen auf, Herr Professor. In einem Altersheim gibt es keine Solidarität. 100 alte Juden, Schulter an Schulter, mit sich allein. Wissen Sie noch, wie Sie mich damals zum letzten Mal ausgefragt haben? Und vom Fenster zur Tür ging? Von der Tür zum Fenster? Stundenlang? Spähten? Fragten? Lauschten? Eine halbe Nacht lang? Schließlich hatte ich mich lahm gesessen, so im Erzählen. Aber Sie... Bleiben Sie sitzen, Fräulein Jakob. Da können Sie besser erzählen. Mein Rücken tat mir weh, aber ich blieb sitzen. Ich blieb sitzen oder stand auf, je nachdem. Besonders, wenn sie mich gerufen hat. Mathilde? War ich schon da. Also blieb ich sitzen, Herr Professor, auch wenn mir alles wehtat. Jetzt kann ich nicht mehr. Die ganze Zeit stehen. Ich halte das nicht mehr aus. Sie sind dann für immer gefahren, Herr Professor. Wieder über den Atlantik. Mit Möwen über sich. Nach Amerika. Ich sehe sie vor mir an der Reling. Die Möwen ausfragend. Neugierig im Wind. Good morning, Lady Mew. Tell me something, please. Sie können glücklich sein, Herr Professor. Wie gut Sie erzählen können, Fräulein Jakob. Dabei kann ich gar nicht gut erzählen. Reden schon gar nicht. Anders als Rosa. Sie konnte es. Ach, Herr Professor, wenn Sie Rosa einmal reden gehört hätten. Erzählen Sie, Fräulein Jakob. Erzählen Sie. Was denn noch, Herr Professor? Wie gut sie reden konnte? Einmal hat sie sich eine Abfuhr geholt. Von den Frauen. Als sie Dr. Moses störte bei seiner Gebärstreikpropaganda. Obwohl sie gut geredet hatte, nehme ich an. Ich habe ja nicht zugehört. Konnte doch nicht. Hab meinen Auftritt verpatzt. Konnte doch nicht. Hörte plötzlich meine Mutter rufen. Hören Sie? Man ruft mich, Herr Professor. Bei meinem Namen, Herr Professor. Mara. Mara. Falsch. Ach, alles falsch. Spielt keine Rolle. Name der Schauspielerin spielt keine Rolle. Darf sich nicht auf sich einlassen. Muss immer schön neben sich stehen. Sonst kann sie die Rolle nicht gut. Kriegt keinen Beifall. Wie ich. Von Ihnen. Vielleicht. Mathilde war ein Frauenzimmer. Diese Rolle habe ich nie gespielt. Frauenzimmer. Schlafzimmer. So viele Rollen. Aber diese Rolle nicht. Fräulein Mathilde. Wollten Sie zu meinem Vater? Herr Professor. Guten Morgen. Good morning, Mr. Lutz. Mein Vater war Metzgermeister, Herr Professor. Und dann war er arm. Es ging auf und ab, wie es eben so geht. Ach, Berlin damals. Eine Hauptstadt. Wirklich weltoffen. Professor. Nicht wie heute. SA. SS. Juden raus. Rosa war auch Jüdin. Als Kind habe ich den Regen gemocht. Ich mochte es, unter einem Vorsprung zu stehen, mitten am Regen und mich nicht nass machen zu lassen. Das ist auch eine Kunst. Und dann sah ich gerne in die Pfützen. Wir sehen unser Gesicht in einer Pfütze und fragen uns, was wird wohl aus uns werden? Mathilde Jakob, Büro für Schreibmaschinenarbeiten und Übersetzungen. So habe ich es in die Zeitung setzen lassen. Auch ich stand in der Zeitung, Herr Professor. Gegen Bezahlung. Aber interessiert Sie das überhaupt, Herr Professor? Ich weiß schon, was Sie interessiert. Meine einzige Hauptrolle, Mathilde Jakob, die Freundin von jemand. Ach, gehen Sie mir doch weg, Professor. Erzählen Sie, Fräulein Luxemburg. Schon besser, Professor. Noch einmal, Professor. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, Fräulein Jakob. Nur einige Informationen noch. Über die große Dame und ihren Schatten. Ich habe sie geliebt, Professor. Und das war mein Glück, sie zu kennen. Was sie alles wusste. Ihre Bescheidenheit. Ihre Güte. Sie konnte sich so sehr freuen über schöne Dinge, Kleider. Und so oft ich auch mit ihr zu einer Versammlung ging oder zu Demonstrationen, sie blieb ganz unauffällig. Und das war das Schönste an ihr. Die Leute riefen immer ganz überrascht. Das ist die Rosa Luxemburg? Weil sie nämlich so schön unauffällig war. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ein Engel mit dem Flammenschwert. Aber überhaupt nicht. Auch als wir diesen Moses, Sie kennen die Geschichte? Nein? Einmal sind wir nämlich in eine Versammlung eingedrungen. Noch vor dem Ersten Krieg. Lauter Frauen, ein Geruch von Schweiß, ein dunkler Saal, wie eine Bahnhofshalle. Alle saßen stundenlang. Da sind wir eingedrungen. Eine Art Hausfriedensbruch. Ich wusste vorher gar nicht so recht, was Rosa eigentlich wollte. Ich saß an der Schreibmaschine und kam gut voran. Sie schrieb schon wieder einen neuen Artikel. Mit diesem altmodischen Federhalter. Wissen Sie, sie benutzte ja keinen Füller. Manchmal hob sie den Kopf. Ihre Augen. Wissen Sie, diese großen, dunklen Augen. Rosa, sagte ich. Rosa, ich komme gut voran. Zum Abendessen bin ich fertig. Auf dich kann ich mich verlassen, Tilde. Ich tue, was ich kann, Rosa. Das weiß ich doch, Tilde. Wir machen die Arbeit fertig. Und dann machen wir uns einen Spaß. Wir besuchen Dr. Moses, Tilde, in seiner großen Versammlung. Wir suchen ihn heim, Tilde. Heimsuchung für Dr. Moses. Nieder mit der Gebärstreikpropaganda. Was? Er will, dass die Arbeiterinnen keine Kinder mehr bekommen, um den Kapitalismus abzutöten. Die Revolution ist der falsche Weg, Tilde. Keine Kinder mehr, das bringt uns weiter. Aber wir haben doch auch keine Kinder, Rosa. Aber das ist was anderes. Wieso? Weil es sich so ergeben hat. Und unser Wille? Wieso? Manchmal möchte man schon und manchmal will man nicht. Das hängt davon ab. Vom Willen? Ja. Und nein. Oh mein Gott. Wenn das alles so leicht wäre. Manchmal denke ich, es ist dasselbe, kein Kind oder viele zu haben. Keins, das ist zu wenig. Und viele, das ist zu viel. Wir haben doch nicht für alle Gefühle. Unsere Gefühle haben Grenzen. Liebe ist grenzenlos. Oder sie ist keine Liebe. Meine Mutter hatte zu viele Kinder. Jedes lief so nebenher. Keins war besonders wichtig. Liebe ist grenzenlos, Rosa? Liebe ist eine Kraft. Und jede Kraft hat Grenzen. Mag sein. Ob meine Mutter auch zu diesem Moses gegangen wäre? Als junge Frau? Damals wohl kaum. Die Zeiten ändern sich. Langsam, aber sie ändern sich. Heute säß deine Mutter im Saal vor Dr. Moses. Und soll mich nicht bekommen dürfen? Wodurch das Kapital entmachtet wird. Eine nicht vorhandene Mathilde ist gefährlicher als eine vorhandene. Na, was sagst du dazu? Nicht vorhanden, vorhanden, am Ende dasselbe für mich. Tilde. Rosa. Komm, lass uns jetzt. Du hältst dich heraus, Rosa. Du sagst, Moses sagt das Falsche. Aber du tust, was er sagt. Aber das sind doch zwei verschiedene Dinge. Ich bin nicht Ehefrau und Mutter, weil... Es passt nicht zu meiner Tätigkeit. Ich werde zu oft im Gefängnis, Tilde. Kinder können eine Fessel sein für unser eins. Und diese Frauen? Was sagen diese Frauen, die zu dem Moses gehen? Was sagst du diesen Frauen, Rosa? Was sagst du meiner Mutter? Du wirst es hören. Aber was? Was sie hören müssen, Tilde. Was willst du eigentlich? Was macht der Artikel? Ich sagte doch, bis zum Abendessen ist er aus der Maschine. Keine Kinder. Rosa, wie ich mir aus. Das hatte ich bis dahin noch nie erlebt. Keine Kinder. Wir wollten die Revolution. Da hätten uns Kinder nur gestört. Und dieser Moses wollte doch auch. Ob ich jemals ein Kind? Erstmal ein Mann. Ich bin eine, die keinen abgekriegt hat. Fräulein Mathilde. Und dann hat er mir wieder nicht gefallen. Er war so... Möchte sie... Ich würde... Bitte, Fräulein Mathilde. Ach, was? Ein Märchen. Mathilde, träumst du? Sofort, Rosa, bin schon fertig. Mathilde? Das war der Ton meiner Mutter. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Mathilde, träumst du? Habe ich überhaupt jemals geträumt? Mutter hatte immer so viel zu tun mit uns Kindern. Da konnte sie nicht besonders auf uns Acht geben. Mathilde! Aber im Alter ist sie zu mir gezogen. Zu wem denn sonst? Hat sie gesagt. Tildchen. Ich lernte dann Sprachen und Büro, bis ich mein eigenes hatte. Und auf einmal wollte sie auf mich Acht geben. Tildchen, du gehst in letzter Zeit mit Leuten um, ich weiß nicht. Gewisse Leute von der Sozialdemokratie. Diese Frau Doktor... Luxemburg ist honett wie niemand. Man lernt sie doch erst mal kennen, Mutter. Und ich lud Rosa zu ihr ein. Einfach so. Guten Tag, Frau Dr. Luxemburg. Frau Witwe Jakob ist mein Name. Emilie. Mein Tildchen schreibt für Sie. Rosa überzeugte Mutter. Natürlich überzeugte Rosa Mutter. Wir hatten gute Jahre. Dann gab Mutter auch auf Rosa Acht. Wenn du sie wieder im Gefängnis besuchst, nimm einen Kuchen von mir mit. Und oft ließ Rosa Grüße bestellen für meine Mutter. Ich verstehe euch beide ja so gut, hat sie zum Schluss immer gesagt. Und im Alter ist sie zu mir gezogen. Zu wem denn sonst, hat sie immer gesagt. Meine gute Mathilde. Als sie starb, rief sie nach mir. Doch sie hatte meinen Namen vergessen. Übrigens konnte sie ihn auf 5 verschiedene Weisen aussprechen. Mathilde! Mathilde! Mathilde! Mathilde? Mathel? Satelle? Satel? Sarah. Mutter wusste immer ganz gut, wo es lang zu gehen hatte. Aber Rosa wusste es noch besser. Verstehen Sie, Herr Professor? Ihre Augen. Rosa, ich bin fertig. Zufrieden? Ach, Tilde, ich bin manchmal so heftig. Du weißt die Nerven. Aber lass sehen. Ja, das ist gut getippt. Weißt du, so ein Artikel sieht doch gleich ganz anders aus, wenn er nicht mehr handschriftlich vorliegt. Er ist dann perfekter und man kann ihn ganz anders ansehen. Und wenn er dann gedruckt worden ist... Kann man ihn leider nicht mehr korrigieren. Hier wird nicht mehr korrigiert. Weg mit dem Zeug, ab in die Redaktion. Wir haben was anderes zu korrigieren. Dr. Moses wartet. Wir wollen ihm ein neues 12-Tafel-Gesetz bringen. So war Rosa. Wir gingen also zu dieser Versammlung und quatschten dies und das, aber nicht über die Versammlung. Ich wollte nicht mehr danach fragen, was die Revolution mit dem Kinderkriegen zu tun haben sollte. Ich würde ja sehen. Wir waren übrigens spät dran, um genauer zu sein. Wir kamen zu spät. Die Versammlung hatte schon angefangen. Schon im Gang hörten wir, wie jemand redete. Als wir eintraten, quietschte die Tür. Und einige Frauen drehten sich nach uns um. Der Redner ließ sich nicht stören. Es waren hunderte Frauen aus den ärmsten Gesellschaftsklassen. Sie hatten so leuchtende Augen. Mir war es unangenehm, dass wir zu spät kamen. Ich hatte das Gefühl, alle sehen mich an. Rosa machte das nichts aus, sie war es ja gewohnt. Ich blieb hinter ihr. Nicht so weit nach vorne, Rosa. Hier sind doch noch Stühle frei. Was? Sie ließ sich von mir festhalten. Und wir setzten uns. Jetzt konnte ich auch hören, was dieser Moses sagte. Und noch etwas füge ich an, meine Damen, noch etwas. Es reicht nicht, nur von der Armut in ihren Küchen zu reden. Die wird von allen offen angesprochen. Der Hunger, zu siebt in einem Raum, die Kälte, das zu sagen reicht nicht. Und wenn ich nicht mehr zu sagen hätte, hätte ich sie gar nicht einladen dürfen. Nein, meine Damen, ich bin Arzt, bin ein Arzt ihres Vertrauens. Und ich erfahre mehr von ihren Nöten als die Herren der Sozialdemokratie, die glauben, mit der Essensfrage seien alle Fragen beantwortet. Ich rede jetzt von der Not in einem anderen Zimmer, als es die Küche ist. Wir wohnen nicht nur in der Küche. Da gibt es den Keller. Da gibt es das Schlafzimmer, meine Damen. Ja, wie soll ich es sagen, meine Damen? Nicht nur in der Küche wird zu schnell gekocht. Läuft einmal ein Topf über. Verbrennt etwas, das doch schmecken sollte. Das ist ungehörig. Doch das stimmt ja auch. Das ist ungehörig. Doch das stimmt ja auch. Und wenn wieder einmal der Topf übergelaufen ist, braucht es lange, bis alles wieder sauber ist. Da werden dann wieder in der Küche die Windeln gekocht und das Kleine schreit. Und wir haben rote, rissige Hände vom Waschen. Und ein weiteres Mäulchen muss gestopft werden. Und wenn es durchkommt, was Gott geschehen lasse, dann geht es in die Fabrik oder in Stellung. Und die Herrschaft freut sich, weil nur mit vielen neuen Proletariern ihre Herrschaft und ihr Verdienst gesichert ist. Und so geht alles immer weiter bloß, weil wieder einmal ein Topf übergekocht ist. Das ist ungehörig. Wie soll es weitergehen? Das ist ungehörig. Und jetzt lass mal sehen. Meine Damen, ich bin Arzt. Was meinen Sie, was ich zu hören kriege? Schade, dass hier keine Männer anwesend sind. Die würden rote Ohren kriegen. Meine Damen, Sie allein haben es in der Hand, Ihrem Elend und dem Kapital gleichzeitig den Garaus zu machen. Bekommen Sie keine Kinder mehr. Treten Sie in den Gebärstreik. Sag das den Männern mal. Die Liebe ist die Qual. Lass uns den Aufstand sehen, bei dem wir aufrecht stehen. Wenn die Arbeiterinnen keine Kinder mehr bekommen, hat das Kapital keine Arbeitskräfte mehr und somit keinen Gewinn. Damit zwingen Sie es in die Knie. Die Gewerkschaften und die Partei haben es nicht geschafft. Der revolutionäre Weg hat nicht zum Ziel geführt. Nur der Gebärstreik tut es. Treten Sie in den Gebärstreik. Was hatte das mit mir zu tun? Nichts hatte das mit mir zu tun, gar nichts. Was hatte sich Rosa dabei gedacht? Mit ihr hatte es doch auch nichts zu tun, gar nichts. Aber Rosa, Sie kennen Rosa, Herr Professor. Sie stellte sich noch nicht einmal vor. Die Revolution, meine Damen, die uns hier ausgetrieben werden soll, diese Revolution unterliegt nicht unserer Entscheidung. Sie ist eine soziale Tatsache, die von allein kommt, wenn ihre Zeit reif ist. Wir können bereit für sie sein, das ist alles. Aber Herr Moses will uns einreden, wir könnten Revolution beschließen, wie wir beschließen, uns eine neue Bluse zu kaufen. Wir können das schon beschließen. Oder wir könnten beschließen, keine Revolution zu wollen. Als ob es in dieser Frage auf unsere Beschlüsse ankäme. Eben, genau. Das ist das eine. Die Revolution kommt. Das andere ist die Frage, ob wir den Kapitalismus stürzen können, wenn wir keine Kinder mehr bekommen. Ich Plötzlich nahm alles wie durch einen Nebel hindurch wahr. Ich kniff die Augen zusammen. Auf einmal hatten alle Frauen das Gesicht meiner Mutter. Waren alle jünger als ich. Konnten meine Töchter sein. Hatten das Gesicht meiner Mutter. Ich kniff die Augen zu. Ich hörte Rosa. Rosa traf den Ton nicht. Die ehrliche Not, meine Damen. Jedes Jahr ein Kind. Ein neues Bündnis des Geschlechts. Wir liegen unten. Die Revolution der Liebe. Wir leben heute. Was immer Rosa sagte, ging unter. Ging unter im Lärm um mich herum. Ich ließ die Augen zu. Mathilde! Lächerlich. Ich hatte mich verhört. Sie konnte nicht hier sein. Ich riss die Augen auf. Es war Rosa, die mich gerufen hatte. Ich rief zurück. Rosa? Alle Frauen sahen sich nach mir um. Es war furchtbar. Rosa beachtete mich gar nicht. Es war furchtbar. Ich hatte mich geirrt. Meine Rolle sah doch keinen Text vor. Keinen Text. Es war furchtbar lustig. Später haben wir oft darüber gelacht. Dann ärgerte ich mich. Was ging uns diese Versammlung eigentlich an? Dieser wahnsinnige Vorschlag würde der Revolution nichts anhaben können. Diese armen Frauen. Ich wollte auf nichts mehr Acht geben. Ich hörte eine Musik. Hören Sie zu, Herr Professor? Hört nicht zu. Fragt die Möwen aus. Wird für Neugierde bezahlt. Historiker. Seine warme Stimme. Das letzte Mal, dass ich eine warme Stimme... Fräulein Mathilde? Das ist nicht Ihre Stimme, Herr Professor. Das ist vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Geh weg. Ich will Sie nicht mehr hören. Jetzt nicht mehr. So ein schöner Frühlingstag heute. Sehen Sie die Mutter da mit dem Kinderwagen? Wie nett es brabbelt, das Kleine. Es schreit. Da muss die Mutter rennen. Ist nur ein Dienstmädchen. Wird gerufen, immer gerufen. Wie sanft ihr Haar über ihre Schläfe fällt, Fräulein Mathilde. Was soll ich denn tun? Mathilde im Frühling. Was soll ich denn tun? Vielleicht, wenn Sie gestatten, Fräulein Mathilde. Sagen Sie doch was, Herr Professor. Sagt nichts. Hört nur zu und lässt mich machen. Nichts als Stimmen. Überall Stimmen. Alte Stimmen. Ein Altersheim in einem Viehwagen. Stimmen, die schweigen. Mitten im Krieg. Mitten im Krieg. Heute haben wir den zweiten Krieg, Herr Professor. Die Leute flüstern nur noch. Vor 30 Jahren waren die Stimmen lauter. Lauter Kriegsstimmen. Kriegsgeschrei. Schreie. Schreit denn niemand? Alle schweigen. Wie Vieh. In diesem Viehwagen. Schlachtvieh. Uns ist das Schreien vergangen. Vor lauter Weh. Was sagen Sie dazu, Professor? Die Stimmen sind verweht. Überall verwehte Stimmen. Von diesen Frauen, von Moses, von Rosa. Als Rosa ihre Rede gehalten hatte, kam sie zurück und zog mich hoch. Komm, Mathilde. Die Frauen waren Rosa böse. Was dieser Moses dachte oder sagte oder tat, wusste ich nicht. Ich habe ihn gar nicht mehr angesehen. Gebärstreik. Quatsch. Dazu gehören doch immer noch zwei. Dieser Mann damals, was hatte er gesagt? Sehen Sie die junge Frau da? Mit dem Kinderwagen? Ich liebe Kinder. Fräulein Mathilde, was ich Sie fragen wollte. Ja? Ich wollte sagen, Fräulein Mathilde. Lassen Sie meine Hand los. Habe ich zu viel geredet? Das konnte man gerade nicht sagen. Wie bitte? Ob ich zu viel geredet habe? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich. Die Frauen habe ich wohl nicht überzeugt, oder? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Oder was glauben Sie, Herr Professor? Frauen überzeugen. Das geht nicht so leicht wie bei Männern. Männer glauben alles. Ein einziger Satz und sie glauben, alles ist aus. Ein paar laute Sätze, eine schneidige Musik und sie rennen los. Und nennen es Revolution, Krieg, Tanz, Liebe, Schützen, Fest. Frauen kleben am Boden. Rosa kam mit Männern besser aus als mit Frauen, Herr Professor. Sie führte kein richtiges Frauenleben. Eine Wolke. Sie verstehen? Gewitterwolke. Wissen Sie was, Herr Professor? Rosa war ein Mann. Rosa. Er war meine liebste Freundin, Herr Professor. Wenn Rosa vor Männern geredet hätte, oder wenn wenigstens Männer im Saal gewesen wären, nach denen sich die Frauen hätten richten können, hätte Rosa alle auf ihre Seite gezogen. Alle. Aber die Frauen allein. Ich habe gar nicht hingehört, was sie gerufen haben. Hab doch nichts mitbekommen. Konnte doch nichts mitbekommen. Konnte doch nicht. Wie gut Sie erzählen können, Fräulein Mathilde. Aber nicht diese Geschichte, Professor. Diese Geschichte habe ich Ihnen nicht erzählt. Werde ich Ihnen nie erzählen. Habe ich nicht für Sie aufgeschrieben. Sie steht nicht in meinen Aufzeichnungen. Meine Aufzeichnungen sind unvollständig, Professor. Mathildes Geheimnisse. Sagen Sie noch einmal meinen Namen, Professor. Fräulein Mathilde? Nicht so! Meinen Namen. Zoom!